Teil 6 von Aquis Submersus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm. Teil 6. So sah mich denn die Morgensonne des nächsten Tages rüstig über die Heide schreiten, und mir war nun leid, dass letztere allbereits ihr rotes Kleid und ihren Würzeduft verbrauchet und also diese Landschaft ihren ganzen Sommerschmuck verloren hatte, denn von grünen Bäumen war weithin nichts zu ersehen. Nur der spitze Kirchturm des Dorfes, dem ich zustrebte, wie ich bereits erkennen mochte, ganz von Granitquadern auferbaut, stieg immer höher vor mir in den dunkelblauen Oktoberhimmel. Zwischen den schwarzen Strohdächern, die an seinem Fuße lagen, krüppelte nur niedrig Busch und Baumwerk, denn der Nordwestwind, so hier frisch von der See heraufkommt, will freien Weg zu fahren haben. Als ich das Dorf erreichet und auch alsbald mich nach der Küsterei gefunden hatte, stürzete mir sofort mit lustigem Geschrei die ganze Schul entgegen. Der Küster aber hieß an seiner Haustür mich willkommen. »Merket ihr wohl, wie gern sie von der Fibel laufen?« sagte er. »Der eine Bengel hatte euch schon durchs Fenster kommen sehen.« In dem Prediger, der gleich danach ins Haus trat, erkannte ich denselbigen Mann, den ich schon tags zuvor gesehen hatte. Aber auf seine finstere Erscheinung war heute gleichsam ein Licht gesetzet. Das war ein schöner, blasser Knabe, den er an der Hand mit sich führete. Das Kind mochte etwa 4 Jahre zählen und sah fast winzig aus gegen des Mannes hohe, knochige Gestalt. Da ich die Bildnisse der früheren Prediger zu sehen wünschte, so gingen wir mitsammen in die Kirche, welche also hoch belegen ist, dass man nach den anderen Seiten über Marschen und Heide, nach Westen aber auf den nicht gar fernen Meeresstrand hinunterschauen kann. Es musste eben Flut sein, denn die Watten waren überströmet und das Meer stund wie ein lichtes Silber. Da ich anmerkete, wie oberhalb desselben die Spitze des Festlandes und von der anderen Seite diejenige der Insel sich gegeneinander streckten, wies der Küster auf die Wasserfläche, so dazwischen liegt. »Dort«, sagte er, »hat einst meiner Eltern Haus gestanden, aber anno 34, bei der großen Flut, trieb es gleich 100 anderen in den grimmen Wassern. Auf der einen Hälfte des Daches ward ich an diesen Strand geworfen, auf der anderen fuhren Vater und Bruder in die Ewigkeit hinaus.« Ich dachte, so steht die Kirche wohl am rechten Ort, auch ohne den Pastor wird hier vernehmentlich Gottes Wort geprediget. Der Knabe, welchen letzterer auf den Arm genommen hatte, hielt dessen Nacken mit beiden Ärmchen fest umschlungen und drückte die zarte Wange an das schwarze, bärtige Gesicht des Mannes, als finde er so den Schutz vor der ihn schreckenden Unendlichkeit, die dort vor unseren Augen ausgebreitet lag. Als wir in das Schiff der Kirche eingetreten waren, betrachtete ich mir die alten Bildnisse und sah auch einen Kopf darunter, der wohl eines guten Pinsels wert gewesen wäre. Jedennoch war es alles eben Pfennigmalerei und sollte demnach der Schüler van der Helsts hier in gar sondere Gesellschaft kommen. Da ich solches eben in meiner Eitelkeit bedachte, sprach die harte Stimme des Pastors neben mir: »Es ist nicht meines Sinnes, dass der Schein des Staubes dauere, wenn der Odem Gottes ihn verlasse. Aber ich habe der gemeine Wunsch nicht widerstreben mögen. Nur, Meister, machet es kurz. Ich habe besseren Gebrauch für meine Zeit.« Nachdem ich dem finsteren Manne, an dessen Antlitz ich gleichwohl für meine Kunst gefallen fand, meine beste Bemühung zugesaget, fragete ich einem geschnitzten Bilde der Maria nach, so von meinem Bruder mir war gerühmet worden. Ein fast verachtend Lächeln ging über des Predigers Angesicht. »Da kommet ihr zu spät«, sagte er, »es ging in Trümmer, da ich's aus der Kirche schaffen ließ.« Ich sah ihn fast erschrocken an. »Und wolltet ihr des Heilands Mutter nicht in eurer Kirche dulden?« Die Züge von des Heilands Mutter, entgegnete er, sind nicht überliefert worden. Aber wolltet ihr es der Kunst missgönnen, sie in frommem Sinn zu suchen? Er blickte eine Weile finster auf mich herab, denn obschon ich zu den Kleinen nicht zu zählen, so überragte er mich doch um eines halben Kopfes Höhe. Dann sprach er heftig: Hat nicht der König die holländischen Papisten dort auf die zerrissene Insel herberufen, nur um durch das Menschenwerk der Deiche des höchsten Strafgerichts zu trotzen? Haben nicht noch letztlich die Kirchenvorsteher drüben in der Stadt sich zwei der Heiligen in ihr Gestühlte schnitzen lassen? Betet und wachet, denn auch hier geht Satan noch von Haus zu Haus. Diese Marienbilder sind nichts als Säugammen der Sinnenlust und des Papismus. Die Kunst hat allzeit mit der Welt gebuhlt. Ein dunkles Feuer glühte in seinen Augen. Aber seine Hand lag liebkosend auf dem Kopf des blassen Knaben, der sich an seine Knie schmiegte. Ich vergaß darob, des Pastors Worte zu erwidern, mahnete aber danach, dass wir in die Küsterei zurückgingen, wo ich alsdann meine edle Kunst an ihrem Widersacher selber zu erproben anhub. Also wanderte ich fast einen Morgen um den andern über die Heide nach dem Dorfe, wo ich allzeit den Pastor schon meiner harrend antraf. Geredet wurde wenig zwischen uns, aber das Bild nahm desto rascheren Fortgang. Gemeiniglich saß der Küster neben uns und schnitzete allerlei Geräte gar säuberlich aus Eichenholz, dergleichen als eine Hauskunst hier überall betrieben wird. Auch habe ich das Kästlein, woran er derzeit arbeitete, von ihm erstanden und darin vor Jahren die ersten Blätter dieser Niederschrift hinterleget, als wie denn auch mit Gottes Willen diese letzten darin sollen beschlossen sein. In des Predigers Wohnung wurde ich nicht geladen und betrat selbige auch nicht. Der Knabe aber war allzeit mit ihm in der Küsterei. Er stand an seinen Knien oder er spielte mit Kieselsteinchen in der Ecke des Zimmers. Da ich selbigen einmal fragte, wie er heiße, antwortete er: Johannes. Johannes, entgegnete ich, so heiße ich ja auch. Er sah mich groß an, sagte aber weiter nichts. Weshalb rühreten diese Augen so an meine Seele? Einmal gar überraschete mich ein finsterer Blick des Pastors, da ich den Pinsel müßig auf der Leinewand ruhen ließ. Es war etwas in dieses Kindes Antlitz, das nicht aus seinem kurzen Leben kommen konnte, aber es war kein froher Zug. So, dachte ich, sieht ein Kind, das unter einem kummerschweren Herzen ausgewachsen. Ich hätte oft die Arme nach ihm breiten mögen, aber ich scheuete mich vor dem harten Manne, der es gleich einem Kleinod zu behüten schien. Wohl dachte ich oft, welch eine Frau mag dieses Knaben Mutter sein. Des Küsters alte Magd hatte ich einmal nach des Predigers Frau befraget, aber sie hatte mir kurzen Bescheid gegeben, die kennt man nicht, in die Bauernhäuser kommt sie kaum, wenn Kindelbier und Hochzeit ist. Der Pastor selbst sprach nicht von ihr. Aus dem Garten der Küsterei, welcher in eine dichte Gruppe von Fliederbüschen ausläuft, sah ich sie einmal langsam über die Priesterkoppel nach ihrem Hause gehen, aber sie hatte mir den Rücken zugewendet, so dass ich nur ihre schlanke, jugendliche Gestalt gewahren konnte und außerdem ein paar gekräuselte Löckchen in der Art, wie sie sonst nur von den Vornehmeren getragen werden und die der Wind von ihren Schläfen wehte. Das Bild ihres finsteren Ehgesponsen trat mir vor die Seele, und mir schien, als passe dieses Paar nicht wohl zusammen. So saß ich eines Abends nach vollbrachtem Tagewerke mit meinem Bruder unten in unserem Wohngemache. Auf dem Tisch am Ofen war die Kerze fast herabgebrannt, und die holländische Schlaguhr hatte schon auf 11 gewarnt. Wir aber saßen am Fenster und hatten der Gegenwart vergessen, denn wir gedachten der kurzen Zeit, die wir mitsammen in unser Elternhaus verlebet hatten. auch unseres einzigen lieben Schwesterleins gedachten wir, das im ersten Kindbette verstorben und nun seit lange schon mit Vater und Mutter einer fröhlichen Auferstehung entgegenharrte. Wir hatten die Läden nicht vorgeschlagen, denn es tat uns wohl, durch das Dunkel, so draußen auf den Erdenwohnungen der Stadt lag, in das Sternenlicht des ewigen Himmels hinaufzublicken. Am Ende verstummeten wir beide in uns selber. Und wie auf einem dunklen Strome trieben meine Gedanken zu ihr, bei der sie allzeit Rast und Unrast fanden. Da, gleich einem Stern aus unsichtbaren Höhen, fiel es mir jählings in die Brust. Die Augen des schönen, blassen Knaben, es waren ja ihre Augen. Wo hatte ich meine Sinne denn gehabt? Aber dann, wenn sie es war, wenn ich sie selber schon gesehen. Welch schreckbare Gedanken stürmten auf mich ein. Indem legte sich die eine Hand meines Bruders mir auf die Schulter, mit der andern wies er auf den dunklen Markt hinaus, von wannen aber itzt ein heller Schein zu uns herüberschwenkte. »Sieh nur«, sagte er, »wie gut, dass wir das Pflaster mit Sand und Heide ausgestopft haben. Die kommen von des Glockengießers Hochzeit, aber an ihren Stockleuchten sieht man, dass sie gleichwohl hin und wieder stolpern.« Mein Bruder hatte recht. Die tanzenden Leutchen zeugeten deutlich von der Trefflichkeit des Hochzeitsschmauses. Sie kamen uns so nahe, dass die zwei gemalten Scheiben so letztlich von meinem Bruder als eines Glasers Meisterstück erstanden waren, in ihren satten Farben wie in Feuer glühten. Als aber dann die Gesellschaft an unserem Hause laut redend in die Krämerstraße einbog, hörete ich einen unter ihnen sagen, »Ei, freilich, das hat der Teufel uns verpurret. Hatte mich leblang darauf gespitzet, einmal eine richtige Hex so in den Flammen singen zu hören.« Die Leuchten und die lustigen Leute gingen weiter, und draußen die Stadt lag wieder still und dunkel. »O weh«, sprach mein Bruder, »den trübet, was mich tröstet.« Da fiel es mir erst wieder bei, dass am nächsten Morgen die Stadt ein grausames Spektakul vor sich habe. Zwar war die junge Person, so wegen einbekannten Bündnisses mit dem Satan zu Aschen sollte verbrannt werden, am heutigen Morgen vom Frone tot in ihrem Kerker aufgefunden worden, aber dem toten Leibe musste gleichwohl sein peinlich Recht geschehen. Das war nun vielen Leuten gleich einer kaltgestellten Suppen. Hatte doch auch die Buchführerwitwe Liebernickel, so unter dem Turm der Kirche den grünen Bücherschranken hat, mir am Mittage, da ich wegen der Zeitung bei ihr eingetreten, aufs heftigste geklaget, dass nun das Lied, so sie im Voraus darüber habe anfertigen und drucken lassen, nur kaum noch passen werde wie die Faust aufs Auge. Ich aber und mit mir mein viel lieber Bruder hatte so meine eigenen Gedanken von dem Hexenwesen und freuete mich, dass unser Herrgott, denn der war es doch wohl gewesen, das arme junge Mensch so gnädiglich in seinen Schoß genommen hatte. Mein Bruder, welcher weichen Herzens war, begann gleichwohl der Pflichten seines Amts sich zu beklagen, denn er hatte drüben von der Rathaustreppe das Urteil zu verlesen, sobald der Racker den toten Leichnam davor aufgefahren, und hernach auch der Justifikation selber zu assistieren. »Es schneidet mir schon itzund in das Herz«, sagte er, »das greuelhafte Gejohle, wenn sie mit dem Karren die Straße herabkommen. Denn die Schulen werden ihre Buben und die Zunftmeister ihre Lehrburschen loslassen. An deiner Stadt«, fügete er bei, »der du ein freier Vogel bist, würde ich aufs Dorf hinausmachen und an dem Konterfei des schwarzen Pastors weitermalen.« Nun war zwar festgesetzt worden, dass ich am nächstfolgenden Tage erst wieder hinauskäme, aber mein Bruder redete mir zu, unwissend, wie er die Ungeduld in meinem Herzen schürete, und so geschah es, dass alles sich erfüllen musste, was ich getreulich in diesen Blättern niederschreiben werde. Am andern Morgen, als drüben vor meinem Kammerfenster nur kaum der Kirchturmhahn in rotem Frühlicht blinkte, war ich schon von meinem Lager aufgesprungen, und bald schritt ich über den Markt allwo die Bäcker, vieler Käufer harrend, ihre Brotschragen schon geöffnet hatten. Auch sah ich, wie an dem Rathause der Wachtmeister und die Fußknechte in Bewegung waren, und hatte einer bereits einen schwarzen Teppich über das Geländer der großen Treppe aufgehangen. Ich aber ging durch den Schwibbogen, so unter dem Rathause ist, eilends zur Stadt hinaus. Als ich hinter dem Schlossgarten auf dem Steige war, sah ich drüben bei der Lehmkuhle, wo sie den neuen Galgen hingesetzet, einen mächtigen Holzstoß aufgeschichtet. Ein paar Leute hantierten noch daran herum, und mochten das der Fron und seine Knechte sein, die leichten Brennstoff zwischen die Hölzer taten. Von der Stadt her aber kamen schon die ersten Buben über die Felder ihnen zugelaufen. Ich achtete des nicht weiter, sondern wanderte rüstig fürbaß, und da ich hinter den Bäumen hervortrat, sah ich mir zur Linken das Meer im ersten Strahl der lieben Gottessonne leuchten. Da musste ich meine Hände falten. O Herr, mein Gott und Christ, sei gnädig mit uns allen, die wir in Sünd gefallen, der du die Liebe bist. Als ich draußen war, wo die breite Landstraße durch die Heide führt, begegneten mir viele Züge von Bauern. Sie hatten ihre kleinen Jungen und Dirnen an den Händen und zogen sie mit sich fort. »Wohin strebet ihr denn so eifrig?« fragte ich den einen Haufen. »Es ist ja doch kein Markttag heute in der Stadt.« Nun, wie ich's wohl zum Voraus wusste, sie wollten die Hexe, das junge Satansmensch, verbrennen sehen. »Aber die Hexe ist ja tot.« »Freilich, das ist ein Verdruss«, meineten sie. »Aber es ist unserer Hebamme, der alten Mutter 70, ihre Schwestertochter. Da können wir nicht außen bleiben und müssen mit dem Reste schon Fürlieb nehmen.« Und immer neue Scharen kamen daher, und itzund taucheten auch schon Wagen aus dem Morgennebel, die statt mit Kornfrucht heut mit Menschen vollgeladen waren. Da ging ich abseits über die Heide, obwohl noch der Nachttau von dem Kraute ran, denn mein Gemüt verlangte nach der Einsamkeit, und ich sah von fern, wie es den Anschein hatte, das ganze Dorf des Weges nach der Stadt ziehen. Als ich auf dem Hünenhügel stund, der hier inmitten der Heide liegt, überfiel es mich, als müsse auch ich zur Stadt zurückkehren, oder etwan links hinab an die See gehen, oder nach dem kleinen Dorfe, das dort unten hart am Strande liegt. Aber vor mir in der Luft schwebete etwas wie ein Glück, wie eine rasende Hoffnung, und es schüttelte mein Gebein, und meine Zähne schlugen aneinander. Wenn sie es wirklich war, so letztlich mit meinen Augen ich erblicket, und wenn dann heute, ich fühlte mein Herz gleich einem Hammer an den Rippen. Ich ging weit um durch die Heide, ich wollte nicht sehen, ob auf der Wagen einem auch der Prediger nach der Stadt fahre. Aber ich ging dennoch endlich seinem Dorfe zu. Als ich es erreicht hatte, schritt ich eilends nach der Tür des Küsterhauses. Sie war verschlossen. Eine Weile stund ich unschlüssig, dann hob ich mit der Faust zu klopfen an. Drinnen blieb alles ruhig. Als ich aber stärker klopfte, kam des Küsters alte, halbblinde Trienke aus dem Nachbarhause. »Wo ist der Küster?« fragte ich. »Der Küster? Mit dem Priester in die Stadt gefahren.« Ich starrete die Alte an, mir war, als sei ein Blitz durch mich dahingeschlagen. »Fehlet euch etwas, Herr Maler?« frug sie. Ich schüttelte den Kopf und sagte nur, »So ist wohl heute keine Schule, Trienke?« »Bewahre, die Hexe wird ja verbrannt.« Ich ließ mir von der Alten das Haus aufschließen, holte mein Malergeräte und das fast vollendete Bildnis aus des Küsters Schlafkammer und richtete wie gewöhnlich meine Staffelei in dem leeren Schulzimmer. Ich pinselte etwas an der Gewandung, aber ich suchte damit, nur mich selber zu belügen. Ich hatte keinen Sinn zum Malen, war ja um dessen Willen auch nicht hierher gekommen. Die Alte kam hereingelaufen, stöhnte über die arge Zeit und redete über Bauern und Dorfsachen, die ich nicht verstund. Mich selber drängete es, sie wieder einmal nach des Predigers Frau zu fragen, ob selbige alt oder jung und auch, woher sie gekommen sei. Allein ich brachte das Wort nicht über meine Zungen. Dagegen begann die Alte, ein lang Gespinste von der Hex und ihrer Sippschaft hier im Dorfe und von der Mutter siebenzig, so mit Vorspuksehen behaftet sei. Erzählete auch, wie selbige zur Nacht, da die Gicht dem alten Weibe keine Ruhe gelassen, drei Leichlaken über des Pastors Hausdach habe fliegen sehen. Es gehe aber solch Gesichte allzeit richtig aus, und Hoffart komme vor dem Falle. Denn sei die Frau Pastorin bei aller ihrer Vornehmheit doch nur eine blasse und schwächliche Kreatur. Ich mochte solch Geschwätz nicht fürder hören, ging daher aus dem Hause und auf dem Wege herum, da wo das Pastorat mit seiner Fronte gegen die Dorfstraße liegt, wandte auch unter bangem Sehnen meine Augen nach den weißen Fenstern, konnte aber hinter den blinden Scheiben nichts gewahren als ein paar Blumenscherben, wie sie überall zu sehen sind. Ich hätte nun wohl umkehren mögen, aber ich ging dennoch weiter. Als ich auf den Kirchhof kam, trug von der Stadtseite der Wind ein wimmernd Glockenläuten an mein Ohr. Ich aber wandte mich und blickte hinab nach Westen, wo wiederum das Meer wie lichtes Silber am Himmelssaume hinfloß. Und war doch ein tobend Unheil dort gewesen, worin in einer Nacht des höchsten Hand viel tausend Menschenleben hingeworfen hatte. Was krümmete denn ich mich sogleich einem Wurme? Wir sehen nicht, wie seine Wege führen. Ende von Teil 6.